Doch wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet.